1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Woche und wir starten wie immer in eine neue Woche mit einer offenen Themensendung. Das heißt, ihr ruft an, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zu jedem Thema, das euch interessiert. Ja, und das euch so auf den Nägeln brennt. Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei, ab sofort erreichbar für euch, oder ihr mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Maja. Und die ist 27. Guten Morgen, Maja. Hallo Domian, ich grüße dich. Maja. So. Hi. Über was reden wir? Ich rufe an wegen meinem Freund. Mhm. Und zwar wird mein Freund in 3 Wochen nach Afghanistan gehen von der Bundeswehr aus. Oh. Und ich mache mir halt ein paar Sorgen, was da hinten passiert, wie er wiederkommt, etc. Würde ich mir auch machen. Ja, leider. Also er geht in 3 Wochen für wie lange? Für ein halbes Jahr. Für ein halbes Jahr. Mhm, genau. Also im Oktober. Ja. Warum? Warum will er dorthin? Ja, also er hat den Entschluss getroffen, bevor ich ihn kennengelernt habe. Also ungefähr vor einem Jahr. Ich bin jetzt 7 Monate mit ihm zusammen. Mhm. Und er hat halt privat ein paar Probleme und wollte halt so von dem Problem ein bisschen wegrennen in dem Sinne. Ach so. Und ja, ein zweiter Grund ist natürlich das Geld, was man da hinten bekommt für den Einsatz. Was kriegt man da eigentlich, weißt du das? Ich weiß es, ich darf es aber nicht sagen. Ach so. Aber ist schon ganz ordentlich, glaube ich, ne? Also er ist 21 Jahre alt und ich glaube, jeder mit 21 würde gerne das Geld haben. Ja. Also. Mhm. Ist natürlich ein merkwürdiges Lockmittel, das Geld. Weil es bestehen ja nun wirklich faktisch große Gefahren. Du hast Angst. Ja, sehr. Hm? Sehr. Was erwidert er dir? Er sagt, er passt auf sich auf, aber nur gut. Mhm. Es ist halt nicht alles. Und er ist halt kein Soldat, der dann im Lager ist, sondern er ist wirklich auch draußen im Einsatz und vor Ort, sag ich mal, er kommt auch in ein Krisengebiet und du sagst, er ist 21 Jahre alt. Ne? Ja, sagst genau. Du 21. Ja. Ist er denn entsprechend auch, ich sag mal, hart im Sinne von gut und intensiv ausgebildet worden für einen solchen, doch schon unter Umständen schwierigen Einsatz? Also ich denke schon. Also wie gesagt, ich bin seit 7 Monaten mit ihm zusammen und seitdem werden die auch vorbereitet und sie haben sehr viele Übungsplätze und gut, andererseits sage ich, man kann eigentlich darauf vorbereiten, was einen da hinten erwartet, weil es kann ja alles passieren. Natürlich, ja. Ne? Und, aber damit muss man sich eben auseinandersetzen, wenn man als Soldat dorthin geht, dass auch das Schlimmste passieren kann. Dass vielleicht auch bewaffnete Kinder vor einem stehen. Und was macht man dann? Richtig, ne? Richtig. Also, da habe ich mit ihm auch drüber gesprochen. Was ist, wenn er einen Menschen umbringen muss, in Anführungsstrichen muss? Was ist, wenn er aus Versehen ein Kind tötet und so? Und da hat er gesagt, da möchte er einfach gar nicht dran denken. Aber ich bin so ein Mensch, der natürlich an sowas denkt. Und weißt du, er ist im Moment so ein lebenslustiger Mensch und ich habe einfach Angst, dass ihn das selten zerbrechen wird. So, dass finde ich, so muss ich dir ehrlich sagen, finde ich auch einen komischen Ansatz, wenn er sagt, da möchte ich gar nicht drüber denken. Ich finde, er hat die Pflicht, darüber nachzudenken. Ich denke, dass er mir auch nicht keine Angst machen will oder keine Sorgen machen will. Weißt du, dass er das schon für sich selber irgendwie ausmacht, aber nicht wirklich mit mir darüber sprechen möchte. So schätze ich ihn ein. Ich bin Kriegsdienstverweigerer und habe Zivildienst gemacht. Und das sind genau die Fragen. Und damals, als ich das verweigert habe, musste man noch vor einem Komitee das begründen. Und dieses Komitee, das waren harte Hunde und die versuchten einen immer in die Ecke zu drängen. Richtig. Ich habe mir alles vorher genau ausgemalt, warum ich nicht Soldat werden will. Eben genau auch aus solchen Gründen. Ja. Und ich erwarte das andererseits von einem Soldaten, dass er sich das genauso überlegt und dann sagt, ja, das ist zwar schlimm, aber wenn ich Soldat bin, muss ich das tun. Zumindest diese Antwort möchte ich von einem Soldaten hören. Ja, also er sagt auch, klar, Verteidigung des Vaterlandes, aber ich sag dann zu ihm, was haben wir denn mit Afghanistan zu tun? In dem Sinne, wenn er jetzt für Deutschland was, also, das hört sich doof an, aber wenn er jetzt für unser Land, wenn unser Land wirklich in Bedrohung wäre, dafür was machen würde, könnte ich es verstehen. Aber ich denke da quasi wie du. Also ich kann das auch nicht verstehen, dass er da hinten hingeht, dass er mit 21 Jahren in dem Sinne sein Leben aufs Spiel setzt. Ja. Zwar, halt mal den Hörer ein bisschen klarer, du sprichst so vor. Ja. Besser? So ist besser, ist ja. Okay. Ja. Ja. Gibt es dann bei euch dann auch so, das sind ja dann politische Diskussionen, die gehen ja ins Politische. Gibt es solche Auseinandersetzungen zwischen euch? Nein, eher nicht, weil ich ihn einfach auch jetzt schonen möchte vor diesem Einsatz. Ja, musst du jetzt auch. Jetzt ist es entschieden und ist es gemacht. Also entschieden in dem Sinne, dass er wahrscheinlich zugesagt hat, schon, wie du gerade gesagt hast, vor längerer Zeit. Ja. Und nun muss er ja durch. Richtig. Wie wird das aussehen? Wie werdet ihr kommunizieren können? Feldpost. Also kein Internet, kein Telefon, also nur Briefe schreiben per Feldpost. Nur Briefe schreiben. Genau, das ist das. Also ich hoffe, dass ich mal mit ihm telefonieren kann, wenn er Geburtstag hat und so. Ja. Ah, wird wahrscheinlich schwer, weil er auch nicht weiß, wann er im Lager ist, also im Basislager. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir per Brief das halbe Jahr über die Runden kommen. Gibt es in diesem halben Jahr mal ein paar Tage Urlaub? Es gibt Urlaub, den wird er aber nicht nutzen, weil er sagt, wenn er erst in Deutschland ist, würde er wahrscheinlich nicht wieder zurückgehen wollen. Ah, ja. Und ja, der Urlaub müsste hinten dran gehangen werden wieder. Ja, okay. Also das 2 Wochen könnte er hier hinkommen, aber das wäre Blödsinn, weil er dann die 2 Wochen hinten dran hängen muss. Mhm. Und so sagt er, im Einstück ist es dann besser. Ich dachte immer, dass die Jungs, wenn die in ihrem Basislager sind, dass die da Internet haben und dass die zumindest E-Mails beantworten und schreiben können. Das dürfen die dann offensichtlich auch nicht, wie du sagst. Ja, also in dem Lager, wo er wahrscheinlich ist, nicht. Also er meinte, es gibt wohl 1, 2 Computer, aber er weiß nicht, ob er die dann nutzen kann und darf. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach mal auf Feldpost eingestellt. Nicht, dass man sich Hoffnungen macht und hinterher heißt es, gut, wir können doch nur Briefe schreiben. Ja. Nehmen wir jetzt davon erstmal aus. Was hast du dir jetzt für diese Zeit vorgenommen, während er weg ist? Ganz klar, viele Briefe schreiben, ja, dass er weiß, dass ich da bin, ja, und gut, ablenken. Ja, klar. Also den Alltag nachgehen, was? Bloß nicht schleifen lassen und ja. Dennoch, hoffen, dass das halt wäre. Dennoch wird man natürlich als Angehörige oder als Freundin in deinem Fall immer die Nachrichten genau studieren, was ist los in Afghanistan, gibt es irgendwelche Meldungen und so weiter. Keine Frage, nur das Ding ist, wenn irgendwas in den Nachrichten kommt, ich durfte vorher einen Zettel unterschreiben. Also wenn ihm was passiert, werden erst seine Eltern und ich benachrichtigt, bevor das generell in den Medien geht. Weiß ich, wenn in den Medien was steht, dass er es nicht sein kann, bevor ich irgendwie Post oder einen Anruf bekommen habe. Aber natürlich verfolgt man das dann im Fernsehen, ganz klar. Meinst du, wenn ihr beiden euch früher kennengelernt hättet, dann wäre er nicht gegangen? Hundertprozentig ja. Er wäre nicht gegangen. Ah, ja. Also das hat er auch gesagt. Also er hat gesagt, hätten wir uns nur ein Jahr früher kennengelernt, dann wäre das gar kein Thema gewesen. Dann hätte er es nicht gemacht. Also hoffen wir alle natürlich von Herzen, dass alles gut geht, dass er gesund und munter zurückkommt und dass er nicht allzu krasse Erlebnisse haben wird. Ja, also da habe ich echt Angst vor, weißt du, dass er dann irgendwie, weißt du, er ist 21 Jahre alt, er ist so lebenslustig und dass er dann nicht mehr der ist, den ich jetzt habe und wie das dann weitergeht mit uns und ja, das ist alles jetzt ein Wabonspiel. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Man kann nur hoffen, dass es gut geht alles. Ich sag dir, das ist für ihn natürlich auch sehr wichtig, dass du da bist, weil das wird ihn stärken und wird ihn auch antreiben, diese Zeit gut und schnell rumzukriegen. Zu wissen, da ist die Liebste in Deutschland. Ja, das versuche ich im Moment. Nur gestern hatte ich halt so einen Tag, also er war gestern hier und ich musste einfach losweinen, weil das so mir auf einmal bewusst wurde, in 3 Wochen ist er weg. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ihm, also ich möchte quasi, jetzt möchte ich seine starke Schulter sein in dem Moment, dass er halt fährt und nicht die Angst mitnimmt, die ich jetzt habe. Und okay, einmal weinen darf man auch. Ja. Ja. Naja, wir drücken die Daumen, dass alles gut geht. Domian, ich danke dir. Von ganzem Herzen und schönen Gruß an deinen Liebsten. Ja, mach ich. Danke dir. Tschüss, alles Liebe, tschüss. Danke, ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer für euch, freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wir sind live hier im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Und jetzt ist die Susanne bei mir, die ist 40. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen. Susanne, um was geht's? Es geht um einen spektakulären Fall von einem deutschen Arzt, von einem pädophilen deutschen Arzt, der nach Frankreich verschleppt worden ist, gewaltsam, der seine Stieftochter 1982 umgebracht hat und mit dem ich auch sehr viel zu tun hatte und ich muss ein pädophiler deutscher Arzt, der nach Frankreich geflüchtet ist. der ist verschleppt worden nach Frankreich. Das ist auch durch die Presse gegangen. Das war vor eineinhalb Jahren ungefähr. Ja. Und jetzt kommt es zum Prozess Ende März. Mhm. Und endlich, also 1982 hat er das getan mit seiner Tochter und er wurde nie deswegen angeklagt, nie deswegen verurteilt, wurde deswegen vor eineinhalb Jahren sozusagen verschleppt nach Frankreich vom Justizgebäude, geknebelt und gefesselt, abgelegt. Wer hat ihn verschleppt? Der Prozess gemacht wird. Wer hat ihn verschleppt? Das weiß man nicht genau. Also der Vater von dem Mädchen, der seit Jahren dran ist, dass er endlich dafür bestraft wird, hat sozusagen sein Okay gegeben dazu. Das hat ein Vorarlberger, ein Österreicher, hat ihn verschleppt. Merkwürdig. Was ist genau damals in 1982 passiert? Seine Stieftochter, eine Französin, also die Tochter seiner damaligen Frau, war zu Besuch in Süddeutschland in den Ferien und er hat sie durch Eisenspritzen betäubt, also diese Spritzen, die hat er auch uns gegeben und hat sie vergewaltigt und sie kam durch diese Spritze wahrscheinlich zu Tode, wahrscheinlich war das ein Unfall und er hat das versucht zu vertuschen. Das Kind war wie alt? So wie wir damals, 14. Du hast gesagt, er hat euch das auch gegeben. Welchen Bezug hast du zu diesem Fall? Das war unser Hausarzt. Mhm. Und wir waren in einer sehr schwachen familiären Situation. Also er sucht sich auch dann oft solche Mädchen. Also sprich, meine Eltern haben sich gerade getrennt. Er hat sich als Freund der Familie ausgegeben. Er wollte sozusagen, er ist mit mir und meiner Schwester in zwei Kurzurlaube gefahren. Er hat uns immer diese Eisenspritzen gegeben, um uns da langsam dran zu gewöhnen und wir waren dann eben auch bewusstlos aufgrund dieser Spritzen und hat uns auch sexuell eben ja genötigt oder vergewaltigt. Wo? In diesen Kurzurlauben. Mhm. Und an seiner Praxis hat er teilweise auch also manche Mädchen missbraucht und auch seine Stieftöchter danach hat er alle missbraucht. Und jeder hält seine Klappe, jeder hält seinen Mund. Nur wir haben irgendwann unseren Mund aufgemacht und haben sozusagen auch dazu beigetragen, dass er jetzt kannst du dich denn erinnern daran, dass es sexuelle Übergriffe gab? Ja, also bei meiner Schwester ganz klar und bei mir ja, also ich war ja bewusstlos. Ja eben, deswegen frage ich. Also er hat uns gezwungen dazu, dass wir ihn küssen müssen und er hat sich, wenn er mit uns weggefahren ist, immer nur ein Zimmer bestellt mit einem Doppelbett und einem Einzelbett und er hat dann wollte mit mir immer in diesem Doppelbett schlafen und es gab riesen Kräche, warum dass wir wollten das nicht und ja und bei meiner Schwester saß nackt hinter ihr und hat sich an ihr gerieben und er hat schon schreckliche Dinge gemacht. Mhm. Jetzt ist dieser Mann verschleppt worden vor eineinhalb Jahren. Vor eineinhalb Jahren. Ja. Merkwürdigerweise, wie du es gerade selbst gesagt hast, man weiß den Hintergrund nicht wirklich. Also doch, also man gibt dem Vater sozusagen die Schuld. Also welchem Vater? Der Vater von dem Mädchen, also ich kann ja den Namen sagen, von Kalinka Bamberski. Und der kämpft seit 27 Jahren um die Gerechtigkeit seiner Tochter, er endlich mal deswegen verurteilt wird. Er ist nie deswegen angeklagt und verurteilt worden. Er wurde dann verschleppt nach Frankreich. Und was ist in Frankreich dann mit ihm geschehen? Also man hat ihn verschleppt, geknebelt und man hat ihn so geknebelt vom Justizgebäude in Frankreich abgeliefert, so dass endlich mal sozusagen er deswegen angeklagt wird. Die französische Justiz hat jahrelang dafür gekämpft, dass er ausgeliefert wird. Mhm. Und die deutsche Justiz hat ihn nicht rausgegeben. Wie ist das erklärbar bei einem solch gravierenden, schwerwiegenden Fall, dass die deutsche Justiz ihn nicht rausgegeben hat? Also wir vermuten, dass das damals Fehler gemacht wurden, also es ging los mit der Obduktion, also dass zum Beispiel, dass wichtige Untersuchungen nicht gemacht wurden, also sprich, dass man bei ihr, dass man nicht auf Vergewaltigung untersucht hat bei Kalinka, dass die Geschlechtsorgane verschwunden sind, also als er wollte sofort, dass sie nach der Exhumierung? Also dass sie sozusagen verbrannt wird. Der Vater ist dann erst hellhörig geworden, hat sie nach Frankreich getan, hat sie beerdigt und hat sie dann nach zwei Jahren, nachdem das immer komischer wurde, exhumiert und dann hat man festgestellt, die Geschlechtsorgane sind weg. Dann hat man gefragt bei der deutschen Justiz, ja, die sind verschwunden. Also die ganzen Beweismittel, die dafür da gewesen wären, ihn letztendlich irgendwie zu verurteilen oder so, sind alle verschwunden. Ist denn jetzt ein Prozess, ist ihm der Prozess gemacht worden in Frankreich? Der wird jetzt gemacht, jetzt Ende März. Ach so, der wird Ende März gemacht. Ja, und ich war letztes Jahr bei der Kripo in Paris eben auch geladen und das hat mich ziemlich fertig gemacht. Also meine Aussage, ich habe es endlich habe ich alles sagen können und das war mir auch ganz wichtig. Bei mir ist es so wichtig, dass der endgültig deswegen ins Gefängnis kommt und sitzt und seine Strafe auch kriegt, so dass ich, meine Schwester und alle anderen ihren Frieden haben endlich mal. Ja. Aber ich habe unglaubliche Angst, also ich bin jetzt auch als Zeugin geladen und ich habe unglaubliche Angst, dem gegenüberzutreten. Du hast ihn natürlich seitdem nicht mehr gesehen. Richtig. Und ich weiß nicht, was mit mir passiert. Also er ist mir damals nach ein paar Jahren schon begegnet und gegenübergetreten und der hat so eine ganz fieses Grinsen und ich habe damals, es war in Bezug auf eine Arbeit, die ich da machte und ich war erst mal eine Stunde mindestens arbeitsunfähig und ich habe panische Angst, ihm zu begegnen. Einerseits möchte ich natürlich alles tun, dass der endgültig jetzt im Gefängnis sitzt und ich weiß, wie wichtig unsere Aussage auch ist, aber andersrum habe ich unglaubliche Angst, erstens mal ihn zu sehen und zweitens mal, was macht sozusagen der gegnerische Anwalt mit uns, weil man ja gerne auch zum Opfer gemacht wird. Was ich gerade, das ist ja eine komplizierte, komplexe Geschichte, was ich noch nicht richtig verstanden habe, wann hast du der Justiz Signal gegeben, hier ist, ich bin eine Zeugin? Also ich habe damals, also meine Geschichte war 1984, und 1997 dann hat er in seiner Praxis auch ein Mädchen narkotisiert und vergewaltigt und die ist zur Polizei gegangen und dann saß er in Untersuchungshaft und daraufhin erst bin ich zur Polizei gegangen und habe ihn angezeigt. Und leider war meine Sache schon verjährt und ich bin dann wieder, ich bin dann auch über eine andere Journalistin haben wir das ein bisschen publik gemacht. Also das war schon vor dieser Entführung und weil wir eben auch wollten, dass endlich das öffentlich gemacht, also die einzige Möglichkeit ist, das öffentlich zu machen, dass endlich mal die Justiz sozusagen in die Gänge kommt. Und ich habe dann, dann entführt wurde und gekidnappt wurde, habe ich sofort bei der Polizei in Mülhus angerufen und gesagt, ich bin dabei. Also ich helfe euch da auf jeden Fall, die Sache aufzuklären. Du hast einen Anwalt an deiner Seite? Nein. Nein. Das heißt, du hast keine juristische Beratung, der dir sagen könnte, was die Gegenseite zum Beispiel alles vorhat oder wie die an dich herangeht. Richtig, ich habe eben niemanden. Du hast auch keinen Psychologen an deiner Seite. Doch, da habe ich mir jemanden gesucht, aber das extra, aber der ist hier in Deutschland und ich sehe ihn nur alle zwei Wochen. Ach so, ich verstehe. Das heißt, du fährst dann in ein paar Wochen alleine nach Paris und gehst dann da in den Gerichtssaal und sagst auch eigentlich alleine aus. Ja. Verstehe ich. Deswegen habe ich diese Angst auch. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass du dir jemanden Sachverständigen mit dorthin nimmst? Ich weiß nicht, ob die das bezahlen. Ja, also, das müsstest dann du wahrscheinlich erstmal bezahlen und vorstrecken. Ja, das ist jetzt schon das Ding. Wir haben jetzt schon für die Kripo letztes Jahr die Aussage, alles vorgestreckt, Flughotel und wir haben bis heute keine Kosten da wie erstattet bekommen. Was sagt denn dein dich behandelnder Psychologe? Er versucht mich da zu stärken natürlich, also mir Mut zu machen, dass ich auf jeden Fall meine Aussage mache, aber er kann mir natürlich aus der Distanz auch nicht helfen. Ich glaube ja auch, das ist so ein schlimmer Fall und du hast dich so lange damit beschäftigt. Mhm. Du bist jetzt eine erwachsene Frau von 40 Jahren. Du musst ja nichts weiter, wirklich nichts weiter sagen als die Wahrheit, wie du dich daran erinnerst. Ich glaube, dass einen das schon so stark macht, dass man da gar nicht umgehauen werden kann, indem man so auftritt, indem man die Wahrheit sagt. Und das war es dann auch. Ich glaube, es gibt ja gar keinen Trick, dich zu verunsichern durch irgendetwas. Das weiß ich eben nicht. Weil er hat es ja damals, also ich habe ja auch so spät meine Aussage gemacht, weil ich ja so viel Angst hatte vor ihm, dass er mir irgendwas antut. Und er hat damals, als ich mich endlich meiner Mutter anvertraut habe und ihr gesagt habe, was da ist, also er ist ja vor mir sogar auf die Knie gefallen, nachts in der Praxis, und hat mir einen Heiratsantrag gemacht und sowas. Und als ich dann endlich gesagt habe, hier, was er da gemacht hat, hat er das natürlich so hingedreht, das sind dann sind die Fantasien einer 14-Jährigen. Also man wird dann schon so hingestellt und schon so ein bisschen zum Opfer gemacht, zum Täter gemacht, dass man sozusagen so à la Lolita sozusagen, ne? Und davor habe ich halt Angst. Wirst du einmal aussagen oder mehrfach? Wissen wir eben auch nicht. Also sie haben uns gesagt, wir müssen ab 29. da sein und uns dann die ganzen 1,5 Wochen sozusagen da bereithalten. Wer ist was wir? Ich für mein Unding finde. Wer ist wir? Meine Schwester und ich. Das heißt, die ist ja auch dabei. Ja. Das ist ja auch schon mal gut. Das ist auch schon mal gut. Und die ist auch dann mit im Gerichtssaal, während du dann da bist und umgekehrt auch. Ja. Das ist ja auch schon mal gut. Das ist ganz wichtig. Ja. Also ja, natürlich, da sind wir nicht allein. Das heißt, ihr könnt euch gegenseitig stabilisieren. Ja. Ich glaube, wenn eine Restangst bleibt, die du jetzt einfach aushalten musst und in die Angst reingehen musst. Anders geht's wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Aber du hast ja ein Anliegen. Du hast ja auch ein großes, ideelles Anliegen, dass der endlich nur hinter Schloss und Riegel kommt. Ja. Und ich glaube, das macht einen auch stark, dass man da auch dann solche Angriffe abwenden kann von der Gegenseite. Mhm. Ich finde es gut, dass du es machst und möchte dich wirklich nur bestärken, es natürlich auch durchzuziehen, aber da habe ich gar keine Bedenken, dass du einen Rückzieher machst. Mhm. Und du hast deine Schwester an deiner Seite, wo man sich dann danach wieder besprechen kann und ein bisschen stabilisieren kann und ausquatschen kann und sowas. Mhm. Ja, obwohl sie ist ja psychisch noch labiler, ne? Das ist dann eher so, dass ich sie dann aufbauen muss. Mhm. Ja, aber immerhin, ihr seid nicht alleine. Das stimmt, ja. Genau, welche Woche ist das? Wann das jetzt ist, das ist am 28. März geht der Prozess los. Und dann eine Woche. Das wird man sicher dann hier in den Medien auch erfahren und mitkriegen, was daraus geworden ist. Richtig, ja. Wir werden es verfolgen und drücken dir wirklich die Daumen, Susanne, dass es gut wird und dass du stark deine Position da verteidigen kannst. Danke, ja. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. Hier ist jemand, hier steht Unbekannt bei mir. Hallo, Unbekannt. Ja, hallo, hier ist der Herbert. Herbert, ich darf Herbert zu dir sagen. Ja, auf jeden Fall. Wie alt ist denn der Herbert? Domian, der Herbert ist 61 Jahre alt. Ja. Ich war schon dreimal bei dir in der letzten Woche draufgeschaltet. Leider bin ich immer wieder rausgefallen. Ach. Und davon freue ich mich sehr, dass das heute klappt, dass wir heute sprechen können. Dann freue ich mich auch. Ich hatte angerufen zu dem Thema letzte Woche, ich habe Angst vor dem Tag X. Ja. Ich bin, wie gesagt, 61 Jahre alt und sitze im Rollstuhl. Mhm. Ich habe schwere Arthrose in allen Großgelenken, 2 neue Hüftgelenke, Kniegelenke, Versteifung, rechte Hand, Mittelhandknochen, linke Hand entfernt, schwere Arthrose und Skoliose der gesamten Lendenwirbelsäule. Bin 5-mal an der Bandscheibe operiert worden und auch Spinalkanalstenose. Jetzt habe ich seit 2 Jahren Polyneuropathie, also eine Fehlnervenerkrankung vom Rückenmark und vom zentralen Nervensystem her. Mhm. Das beginnt damit, dass das in den Zehen anfängt und dann über die Füße, Unterschenkel, und bei mir ist es jetzt schon so weit bis zu den Oberschenkeln, und das wird sich dann fortsetzen in den Händen und in den Armen. Was heißt das? Das setzt sich fort. Was setzt sich da fort? Die Lähmung, die Nervenlähmung. Die absolute Lähmung. Ja. Ja, ich bin jetzt auch, ich kann eine Minute vielleicht stehen. Ich habe jetzt seit 4 Monaten die erste Pflegestufe. Hätte ich viel, viel eher einreichen müssen. Ich soll jetzt die 2. Pflegestufe bekommen. Ich bin eben extrem sturzgefährdet, weil ich nicht merke, wenn meine Füße oder meine Beine versagen, dann klappe ich so zusammen. Bei mir ist jetzt Oktober ist eine Operation gemacht worden in einem Klinikum. Da ist mir das nennt sich SCS. Stimulationsgerät implantiert worden mit einem Chip in der Lendenwirbelsäule nahe dem Rückenmark und einem Sender im Bauchraum. Und das kann ich jetzt steuern, kabellos, außerhalb mit einem Handgerät. Ja, und was steuert das? Die Nervenbahn. Also das soll. Das stimuliert die Nervenbahn. Ja, stimuliert die Nervenbahn. Das wiederum bewirkt das? Das bewirkt, dass ich weniger Schmerzen habe. So. Also die Nervenbahnen können nicht wiederhergestellt werden, so, das heißt, die abgestorben sind. Das ist nur zur Schmerzmittelreduzierung. Ich nehme seit 5 Jahren sehr, sehr starke Schmerzmittel, unter anderem auch Morphine. Wie lange bist du insgesamt eigentlich schon erkrankt? Also man kann sagen 20 Jahre. Das 20 Jahre? 20 Jahren an. Und du hast jetzt wahrscheinlich die Sorge, dass du komplett lähm. Ja, meine Sorge. Ich bin ein sehr, sehr aktiver Mensch gewesen. Ja. Habe sehr viel Sport gemacht, unter anderem an der Sporthochschule meinen staatlichen Übungsleiterschein gemacht, Jugendgruppenleiterausweis, viel mit Kindern gearbeitet in Vereinen, habe 10 Jahre Amateurtheater gespielt, war Vorsitzender eines Männerchors, bin jetzt Vorsitzender vom örtlichen Senioren- und Behindertenbeirat bei uns in der Samtgemeinde. Also Mann, der sehr in der Gesellschaft verwurzelt ist und viel gemacht hat. Vor 5 Jahren die Tafel mitgegründet. Da fahre ich jetzt noch hin, wenn es mir einigermaßen geht, und mache alle 14 Tage Kasse- und Ausweiskontrolle. Geht aber nur mit dem Rollstuhl. Mit dem Rollstuhl, Ich habe jetzt ein Emotion gekriegt, nennt sich das, oder EFIX, ein Elektrorollstuhl. Ja. Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Ich bin seit 20 Jahren geschieden, habe zwar 2 Kinder, die sind aber auch, mittlerweile haben die ihre eigenen Familien. Und habe zwar recht guten Kontakt, aber eben ein sehr gutes Verhältnis habe ich, ein Verhältnis vielleicht in Anführungsstrichen, mit meiner Pflegerin, da habe ich das sehr gut getroffen. Die kommt jeden Tag zum Duschen und Waschen und Anziehen und sowas. Wenn die Erkrankung weiter so fortschreitet wie bisher, wann wirst du komplett gelähmt sein? Das kann man im Voraus nicht sagen. Das kann im halben Jahr sein, das kann aber auch vielleicht erst in 2-3 Jahren sein. Und was mich besonders eben, was mir Sorgen macht, ist es dann eben den unteren Bauchbereich betrifft. Das heißt, du wirst inkontinent? Ja, richtig, und wahrscheinlich. Das muss dann entsprechend auch gepflegt werden. Große Sorge. Ja. Und durch diese starken Morphine, die ich auch seit 5 Jahren nehme, habe ich auch eine beginnende Leberzirrhose. Und eben meine Sorge ist, dass ich irgendwann nicht mehr aufstehen kann aus dem Bett und nur noch im Bett liegen muss. Wo ich so ein aktiver Mensch bin und war und gerne unter Menschen bin. Ja. Ich kann zwar auch gut alleine sein, kann mich sehr gut beschäftigen, habe Internet und lese sehr viel und schreibe sehr viel. Und das ist nicht das Problem. Du hast, muss ich ja sagen, so von der Stimme, wie du das erzählst, wirkst du nicht wie ein Mann, der so schwer krank ist. Nein, das sagen mir alle. Ja, überhaupt nicht. Auch die Mitarbeiter und Kollegen bei der Tafel, die sagen, die nehmen mich immer in den Arm, wenn ich komme. Schön, dass du kommst. Das ist unvorstellbar, dass du das alles noch auf dich nimmst und dass du immer weiterkommst. Kompliment. Ja. Und manch einer würde wahrscheinlich in deiner jetzigen Situation schon sagen, ich kann es nicht mehr und ich muss mich schonen. Ja. Aber es gibt dir ja wahrscheinlich auch sehr viel Kraft ganz, und Energie. Ganz viel. Ja? Es gibt mir ganz, ganz viel. Gerade die bei der Tafel, dieser Verbund mit den Tafelkunden, da sind so liebe, nette Menschen bei und wir haben uns wirklich gut angefreundet da und das gibt mir sehr viel und auch ich kann sehr viele Leute auch gut beraten vom Senioren- und Behindertenbeirat, die Anträge stellen wollen für einen Schwerbehindertenausweis oder... Kennst du dich gut aus mit den Sachen? Pflegestufe, sehr viel durchgefochten mit dem Versorgungsamt und so weiter. Sag mal, nochmal diese merkwürdige Erkrankung, deren Namen ich ja schon wieder vergessen habe. Polyneuropathie. Da kann man therapeutisch gar nichts machen. Nein, gar nichts. Das muss man über sich ergehen lassen. Ja. Das heißt, das ist ein Schicksal, wenn man diese Erkrankung hat. Man kann versuchen, ein bisschen Muskelstimulation zu machen oder Muskelaufbautraining nochmal zu machen, aber das ist... Geht die Lähmung dann bis zum Hals? Ja, sehr wahrscheinlich bis zum Brustbereich. Kann man an dieser Erkrankung auch sterben? So ist das nicht bekannt. Das ist eigentlich eine Erkrankung, die auch so nicht so sehr bekannt ist. Und du hattest letzte Woche auch einen, der so einen Chip im Gehirn implantiert. Genau, ja. Ja, und das ist bei mir ähnlich, nur eben in der Nähe des Rückenmarks. Und hier in deinem Fall geht es ausschließlich um Schmerzbehandlung. Um Schmerzbehandlung, ja. Und ich gehe jetzt am 28. Februar, das ist übrigens mein 62. Geburtstag, dann gehe ich für 3 Wochen in die Klinik, um eben einen Schmerzmittelentzug zu machen. Die wollen, dass ich vor allen Dingen von den Morphinen runterkomme, dass meine Leberwerte sich wieder bessern. Das ist das nächste ganz, ganz große Ziel, was die Ärzte mit mir vorhaben und was ich auch gerne machen möchte. Du bist ja ein unglaublich kampfbereiter Mann. Das bin ich. Das bin ich eigentlich immer gewesen. Der von allen Seiten gesundheitlich angegriffen wird an mehreren Fronten kämpft, ne? So kann man es sagen. Ist nicht so einfach, Aber es bleibt eben diese Angst, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist es eben, dass ich Angst habe, dann irgendwann nicht mehr aus dem Bett rauszukommen und dann in meiner Wohnung. Ich habe eine sehr schöne Wohnung, alles behindertengerecht und so weiter. Das ist überhaupt kein Ding. Und das heißt, ich kann auch mit meinem Elektrorollstuhl raus, bin in 5 Minuten mit dem Rollstuhl im Ort bei der Bank, Sparkasse, kann kleine Sachen einkaufen mit dem Rucksack und so weiter. Das heißt, da du so versiert bist, muss man alles offen aussprechen. Das heißt, du musst dir im Prinzip jetzt schon Gedanken machen über den schlimmsten Fall, über den Worst Case. Ja. Wie du das organisierst, ob du dann in deiner Wohnung bleiben kannst oder ob du in ein Pflegeheim gehen musst. Ja, ja. Ich möchte natürlich so lange wie möglich geht in meiner Wohnung bleiben, weil ich liebe meine Wohnung hier. Aber das glaube, das Wichtige ist eben, so hart das auch ist, aber das muss man. Du musstest dir jetzt alles überlegen und auch tun und auch schon die Weichen stellen in die Richtung. Das heißt, habe ich auch alles gemacht. Ich habe Patientenverfügung gemacht, Vorsorgeverfügung, Betreuungsverfügung, alles fertig gemacht. Würde denn die Frau, mit der du jetzt einen guten Kontakt hast, deine Pflegerin, würde die auch dich pflegen, wenn es so ganz schlimm käme? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist doch schon mal ganz, ganz tröstlich. Ja. Wir haben vor 4 Wochen ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Da hatte ich sie gefragt, vor einem Vierteljahr schon, ich wohne ja in der Nähe von Bremen, da waren wir in der Bremen Arena und haben ein 3-stündiges Konzert von André Rieu besucht. Da hatte ich einen Rollstuhlplatz mit Begleitung und sie hat dann, weil ich das B für Begleitung im Schwerbehindertenausweis habe, hat meine Begleitung dann freien Eintritt. Und da haben wir einen sagenhaft schönen Abend verlebt, obwohl wir überhaupt nichts miteinander haben. Sie hat auch einen Freund und sie ist 52, aber eine ganz, ganz liebe Frau. Vor allen Dingen, die macht alles, kann alles. Sieht es ist alles, ein sehr herzliches Berufsverhältnis von ihrer Seite aus, kann man das so sagen. Auf jeden Fall. Mach all diese Sachen jetzt, wo du sie noch tun kannst. Ja. Nimm alles mit, was möglich ist. Ja, aber das machst du auch, ne? Ich möchte jetzt auch gerne im nächsten Vierteljahr noch nach Hamburg ein, zweimal fahren, Sister Act. Einige Musicals, König der Löwen anschauen, wenn ich das noch schaffe, das wäre für mich sehr, sehr schön. Ja. Ich bin schon sehr beeindruckt von dir, muss ich sagen, Herbert. Ja, danke. Wirklich, wirklich. Ja. Wenn du manchmal so über dein Schicksal so nachdenkst, du hast ja nun schon viel mitgemacht. Ja. Und es steht vielleicht etwas sehr Schlimmes noch an. Ja. Denkt man da manchmal, warum hat es mich so getroffen? Ja, manchmal ja, aber die Frage braucht man sich nicht stellen. Das kennst du ja auch. Man braucht nicht fragen, wieso, weshalb, warum. Warum ich oder warum kommt das jetzt so oder so. Das ist das Schicksal. Da braucht man sich nicht fragen, wieso, weshalb, warum. Da kriegt man keine Antwort drauf. Da zermartert man sich nur das Gehirn damit dann. Dann wird alles, innerliche Stimmung noch schlechter dann. Ich glaube, die Weisheit liegt darin, dass man akzeptiert. Ja. Und versucht das Beste. Und versucht das Beste daraus zu machen. Ja, genau. Absolut, ja. Und das machst du, da bin ich sicher. Das hoffe ich, dass ich das auch weiterhin hinkriege. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viele Jahre, dass diese Krankheit noch viele Jahre nicht voranschreitet. Ja, das ist ganz lieb von dir und ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich wünsche dir alles, alles Gute und sehr liebe Menschen im Hintergrund. Ja, sehr liebe Menschen. Die waren sehr, sehr freundlich, sehr nett zu mir. Und vielen Dank. Mach viele schöne Sachen noch in diesem Jahr. Ja, danke schön. Liebe Grüße an das ganze Team und besonders an dich. Gerne. Vielen Dank, Herbert. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema am Mittwoch. Mittwoch heißt unser Thema Ich hasse diesen Ort. Und ich frage euch, gibt es einen Ort, mit dem ihr etwas sehr Schreckliches verbindet? Ein Zimmer? Ein Haus, eine Straße, eine Stadt, oder vielleicht auch einen Platz in der Natur. Also wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, ich hasse diesen Ort, dann meldet euch schon mal per Mail, domian@wdr.de. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich hasse diesen Ort. Gibt es einen Ort, einen speziellen Ort, einen Raum, eine Stelle, mit der ihr etwas sehr, sehr Schlimmes verbindet? Das ist die Frage und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. So, weiter mit der freien Themennacht heute und ich begrüße sehr herzlich Steffen. Steffen ist 44. Morgen, Steffen. Ja, schönen Morgen, Domian. Steffen, um was geht's bei dir? Oh ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, was ich sagen wollte, alles Gute für Herbert. Ja, vielen Dank. Sehr nett von dir. Jo, dass du wie gesagt, vielleicht alles wieder besser wird. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ja. Mhm. So, ich zu dir. Einfach. Auch ja, ich habe jemanden kennengelernt und das ist einfach ein ganz, ganz heikles Thema. Ich habe mich verliebt in eine Prostituierte. Oh, das ist immer problematisch. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen? Ja, gut, ich war öfters mal da gewesen in den Club. Und sie war die Erste gewesen, wie gesagt, die hat mich angesprochen gehabt. Also wie gesagt, oder wie gesagt, sie ist dann zu mir gekommen und dann hat man sich so besser kennengelernt. Also ich kenne nur diese Frau und ich habe eigentlich nur mit ihr eigentlich was zu tun gehabt, in dem Sinne. Kurze Zwischenfrage, du bist aber solo. Ich bin solo, ja. Okay. Du hast aber dann auch die Dienste dieser Prostituierten in Anspruch genommen. Ja. Ja. Oft? Ja, sehr oft, ja. Sehr oft. Das ist, glaube ich, schon eine Rechnung zusammengekommen. Also, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, aber wie gesagt, nee, das ist ja wie gesagt, das geht alles noch. Ach so, da ist eine hohe Rechnung zusammengekommen. Na, ich denke mal, ja. Also, sag mal so über den Daumen, damit ich mir was vorstellen kann. Über 5000 bestimmt schon. Boah. Seit vor dem Jahr Juni. Bist aber fleißig dahin gegangen. Ja. Ja. Mhm. Wann hast du dich dann in sie verliebt? Na, das war ja am ersten Tag. Schon am ersten Tag? Ja, wo ich sie gesehen habe, ja. Wie hast du das gemerkt? Naja, wie soll ich das gemerkt haben? Nee, sie ist eigentlich auf mich zugekommen. Okay, man kann ja so eine Frau scharf finden und geil finden, mhm, und so. Aber gleich zu sagen am ersten Tag, ich habe mich in die verliebt. Jo. Da muss doch noch irgendwas mehr gewesen sein als nur ihr attraktives Äußeres. Jo, einfach so, dass man überall reden konnte. Das habt ihr auch dann gemacht, außer jo, Sex wurde also auf sie geredet. Sie hat mir, also wie gesagt, wir erklären die, wir habt, ich wisst mehr Bescheid als wir alle anderen, wie sie schon kennengelernt hat da. Ja. Sag mal so. Also ja. Ich weiß, was sie Geburtstag hat, ich weiß, wo sie herkommt und. Aber sie ist auch solo. Das weiß ich nicht. Das weiß ich. Darüber hat noch nicht gesprochen. Wie alt ist sie denn? 27. 27. Hast du denn deine Liebe ihr gestanden schon? Ja, das weiß ich schon. Wann hast du es gesagt? Oh, na klar, ja, am ersten Tag. Auch am ersten Tag? Mhm. Ja, und das, ja, da kann man das ja gar nicht so ernst nehmen. Am ersten, aha, Tag erstmal, ja, also würde man. Nein, ja sagen, aber wie oft ich schon da war und das hat sie ja nur mitgekriegt gehabt, dass ich eigentlich sehr viel für sie spüre. Also hast du es im Laufe der Monate jetzt nochmal wiederholt und ihr gesagt, ich bin wirklich in dich ja verliebt? Ja, das habe ich jetzt gemacht gehabt am Samstag und da habe ich wie soll ich das erklären? Ich habe einen Weinkrampf gekriegt gehabt, ich musste heulen, weil ich genau wusste, ich kann sie sowieso nicht erreichen, ob ich nun erzähle, sie kann meine Telefonnummer haben und sowas. Sowas darf man ja nicht, ich weiß. Das ist nun mal verboten. Du hast dich mit ihr auch noch nie privat getroffen? Nein. Nein. Da hast du einen Weinkrampf am Samstag vor ihr bekommen? Ja. Als es um diese Thematik ging? Genau. Weil ich gesagt habe, Mensch, ich mag dich doch, also wie gesagt, ich liebe dich und was soll ich denn noch machen? Ich habe ja schon so gesagt, Mensch, ich habe ja schon genug Geld hier hergebracht, so ungefähr. Kam der Weinkrampf vor dem Sex oder nach dem Sex? Nee, vor dem. Aber danach wurde auch noch ein Nümmerchen geschoben. Ja. Ja, auch noch. Wie hat sie denn auf diesen Weinkrampf reagiert? Ablehnend. Oder besagt, sie wurde auf immer ruhig. Oder besagt, sie hat sich auf immer ein bisschen weiter weggesetzt, weil ihre Kollegin gesagt hat, was du machst, ist falsch. Oder besagt, du tust damit ihr nicht irgendwie helfen. Habe ich jetzt nicht verstanden. Wer hat das gesagt? Na, ihre Kollegin. Ja. Na, die haben sie ja mitgekriegt, dass ich da einfach dann auf einmal losgelegt habe. Also Sie hat abweisend reagiert. Ja, sie hat sich ein bisschen weiter weggesetzt zu mir. Also wie gesagt. Hat sie gesagt, dass sie in dich... Sie hat gesagt, die wusste erstmal ja nicht, was sie sagen sollte. Wie gesagt, die war fertig. Mhm. Hat sie denn, nachdem sie sich da ein bisschen beruhigt hatte, hat sie denn dann gesagt, ich bin in dich nicht verliebt, du bist nur mein Kunde? Nein, sie hat gesagt, ich mag dich. Ja gut, das heißt. Das heißt, ich bin nicht in dich verliebt, du bist nur mein Kunde. Das heißt, ich mag dich. Nein, das hat sie nicht gesagt. Nee, aber das bedeutet, ich mag dich. Mhm. Naja, ist ja genau, das ist ja wie gesagt, das kann man ja jedem sagen. Das kann man jedem sagen, genau. Genau, aber wie gesagt, das hat sie im Buch, wie gesagt, da bin ich schon jetzt, was ich da habe, in Liebe deiner Alex. Aber das kann man ja auch, ja. Also jetzt zeigt er da, wie gesagt, ich mag's ja nicht. Ja, Alex. Ja. Mhm. Wo hat sie das reingeschrieben, in dein Buch? Ja. Was für ein Buch? Die Töpferin. Oh, jetzt mal Werbung. Verstehe ich ja nicht. Bringst du ihr ein Buch mit und schreibst sie, hat sie dir das Buch geschenkt? Nein. Wie soll ich das erklären? Ich mache jetzt keine Werbung. Nein. Es geht, wie gesagt, ist ein Buch über das Rotlichtmilieu. Ja? Hm? Was hast du gekauft? Habe ich gekauft, genau, weil ich den Schriftsteller kennengelernt habe. Ja? Der war auch in diesem Club. Okay. Deshalb. Und da hat sie reingeschrieben, in Liebe und ihren Namen drunter? Ja, ja. Für dich dann? Ja. Okay. Nee, das heißt auch nichts. Das heißt nichts. Das heißt auch nichts. Mhm. Mensch, Steffen, das hört sich nicht gut an. Ich sage dir, wenn diese Frau, was es ja auch immer wieder vorkommt, was es immer wieder gibt, dass sich auch Prostituierte in ihre Kunden, ja, verlieben, aber dann aber nicht, wie gesagt, ist nicht einmalig. Quatsch, sowas ist ein Verbot. Das hat ja schon festgestellt. Ja, aber lass mich mal ausreden. Ja. Ich glaube, das passiert natürlich, weil da kommen Menschen zusammen und da passiert so etwas. Wenn das so wäre, dann hätte die sich schon längst irgendwie anders verhalten dir gegenüber. Aber wenn du jetzt so lange schon hingehst, so viel Geld dagelassen hast und sie hat das nie auch ansatzweise erwidert und sogar jetzt am Samstag so reagiert, dann kannst du dir das wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit abschminken. Mhm. Naja, ist klar. Das natürlich. Ich auch endlich mal. Aber wie gesagt, ich rufe sie Mittwoch nochmal an. Ja, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass du dich da wirklich so sehr, sehr reingesteigert hast in die Sache. Jo, ja, denke ich mal auch, ja. Ich bin nur ein Kunde, mehr nicht. Du bist ein Kunde, ja, du bist ein. Mhm. Ihr habt ein gutes Verhältnis miteinander, du bist ein Kunde, aber mehr bist du nicht. Ja. Na, mehr kann ich ohne sein, stimmt. So wird es wahrscheinlich. Gesagt, selber, naja, gut, das ist ja wie gesagt ein Verbot. Naja. Das ist nun mal so, wenn sie den Telefon oder selber anrufen würden hier oder weiß ich was, ist gleich mit Berufsverbot oder wie gesagt, ja, ja. Kann gleich die Papiere nehmen. Und das ist ein klar, weiß ja, ich ja. Das ja, ist so. Klar. Das ist gesetzt. Dennoch sage ich dir, wenn sie wirklich groß nicht verliebt auch wäre, würde es Mittel und Wege geben, dass sie auch mit dir in Kontakt kommt oder ihr würdet euch heimlich treffen? Naja, will ja nicht. Also ist jetzt schon ein Thema erledigt eigentlich. Ja, ja. Warum ist sie dann nicht ehrlich? Ich meine, sie ist ja fast ehrlich, wenn sie sagt, ich mag dich. Sie ist nicht wirklich ehrlich. Sie müsste, wenn sie ein richtig guter Typ wäre, dann müsste sie sagen, pass auf, Steffen, ich will. Nee, wisst ihr was, dann komm am besten ja nicht mehr hier vorbei. Das würde ich am besten finden. Ja, gut. Mhm. Aber sie ist natürlich Geschäftsfrau und will Geld verdienen. Ja, klar. Klar. Das wäre ganz groß, wenn sie sagen würde, pass auf, ich habe genug Kunden, wäre besser, wenn du gar nicht mehr kommst, weil das tut dir zu weh. So, das hat sie jetzt nun mitgekriegt, ja, dass ich da anfange zu flennen. Ja. Mit 44 Jahren, ja. Also, ich würde dir das aber gerne sagen oder möchte dir das jetzt auch gerne sagen, was sie nicht gesagt hat. Geh nicht mehr zu dieser Frau hin. Mhm. Nein, ich hab schon wieder nächste Date. Ja, aber du spielst nur mit der Illusion. Du hast Sex mit ihr und ja, mehr ist ja dann nicht. Ja, und machst dir die Illusion, du hättest ihr Herz, aber du hast ihr Herz überhaupt nicht. Nee, das hat sie ja bloß da in einem Buch, wenn ihr malt, ja, das Herz. Ja, aber wie gesagt, da hat sie gesagt, kann ja mal was vorlesen, weiß nicht, ob das, wie gesagt, ich mach ganz schnell, weil wie gesagt, da kommen ja noch andere Leute, die bestimmt was erzählen, also wie gesagt, auch reden wollen, aber ich guck mal nach, was hier steht. Und das hat sie gesagt, wahrscheinlich hat sie so, das einfach nur so gemacht, oder, so, das hat sie gesagt, eingerahmt. Sie musste ihn darin bestärken, damit sie nicht zu spät erwachte, was sie dann bloß fertig machte. Mhm. Heißt das schon wieder viel, was? Ja, nee, so kommen wir nicht weiter. Nee, so kommen wir nicht weiter, Steffen. Komm, ich glaube, der Fall ist klar und du versuchst dir das jetzt noch ein bisschen zurechtzudrehen, aber da ist nichts zu drehen. Ja gut, das hat sie gesagt, in Liebe deine Alex, Kuss, Kuss. Ja. Aber wie sagt man nicht einfach so Kuss, Kuss oder in Liebe dein Sohn so? Komm, halt dich nicht fest an dieser Formulierung. Ja. Wenn du Lust auf Sex hast, geh zu einer anderen Frau und entferne dich von ihr. Das ist für dich besser, für dein Herz und deine Gefühle ist es besser. Ja, das Problem hatte ich schon gehabt. Ja. Ich hatte schon, wie gesagt, Telefonseelsorge angerufen, weil ich, wie gesagt, einfach nicht mehr klarkam, was da abgelaufen ist mit ihr. Mhm. Und naja. Wenn dich das so umhaut, was ich auch verstehen kann, wenn man verliebt ist und ja, da so verstrickt ist. Bringt ja nicht. Bringt nichts. Dennoch schlage ich vor, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Einverstanden? Jo, können wir machen. Genau. Und dann, was ich sagen wollte, Domian, wie gesagt, ich finde deine Sendung super. Dankeschön, sehr nett, dass du das sagst. Das ist so, weil wie gesagt, du tust dich in die Leute immer hineinversetzen und du gibst einen Haufen Tipps. Und das finde ich super, echt. Danke, sehr nett. Und ich hoffe, dass die Sendung auch weiterläuft. Absolut, wir alle. Ja, na, ich hoffe es auch. Ja, Steffen, da liegst du auf und mein netter Psychologe Inga heißt der ruft dich gleich an. Ja, kann er machen. Ja, alles Gute und geh auf Abstand, das ist das Klügste. Alles klar, danke schön nochmal. Alles Gute, tschüss. Alles klar. Ciao. Ciao. So, 1.43 Uhr haben wir und hier ist Michael und Michael ist 57. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Michael, um was geht's? Domian, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich immer bis dato irgendwelchen Leuten geholfen. Ich habe auch diesmal wieder einem geholfen. Der ist jetzt mittlerweile 37. Der kam zu Hause nicht klar. Mhm. Aufgrund dessen, weil das passte einfach nicht. Die Eltern, die hatten den nachher in Psychiatrie reingetan und sonstiges. Und dann hat er sich an mich gewandt, ich sollte ihm doch irgendwie helfen. Und wie hast du geholfen? Ja, dann bin ich also erstmal hergegangen, hab dem Jungen klargemacht, pass mal auf, Offen und Ehrlichkeit, die zählt bei mir, da kommt man also bedeutend weiter mit. Mhm. Um und vor allen Dingen ohne Fleiß keinen Preis. Mhm. So, dann habe ich ihn anschließend, muss ich dazu sagen, der Junge war Sonderschüler, wenn da zu Hause gehustet wurde, dann tat er schon der Hände über den Kopf, hatte Angst, dass er von Eltern irgendwie eingelatscht kriegte. Mhm. Ja, da habe ich gesagt, das kann kein Zustand sein. Ich sage, das muss man ändern. Dann habe ich den Jungen aufgenommen. Zu dir nach Hause? Nach mir, ja. Hab ihn eine Lehre machen lassen als Fahrzeuglackierer und musste ihm natürlich mehrfach Mut geben, weil er also immer irgendwie so Prüfungsangst hatte. Wie alt war er? Weitergegangen, er hat Führerscheine gemacht. Ich hatte inzwischen einen Unfall gehabt, wodurch ich das rechte Bein verloren hatte. Oh. Dann habe ich noch hochgradig Zucker. Ja, und er hat dann später geheiratet. Die Ehe hat auch 5 Jahre bloß gehalten. Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Wie alt war der Junge, als der zu dir kam? Der war 18. 18? 18, aha. Ja. Und heute 37? Und heute 37. Mhm. Ja. Und wir hatten also bis dato immer ein sehr gutes Verhältnis, bis plötzlich die neue Freundin in sein Leben trat. Und bei der war also alles, was ich machte, war verkehrt. Sie wollte den nur in sich in Besitz nehmen. Mhm. Und heute komme ich also an den Jungen gar nicht mehr ran. Du hast keine Frau? Nee, ich bin nicht mehr verheiratet, ich war geschieden, ja, und habe mir das dann lediglich zum Hobby gemacht, anderen, die nicht so gut zurechtkamen, eben auf die Füße helfen. Das heißt, war er der Fall, mit dem du dich am meisten beschäftigt hast? Ja, im Prinzip kann man ja so sagen. Mhm. Im Prinzip ja. Woher kommt diese Ader, sowas zu machen? Das ist ja nun mit sehr viel Arbeit, Geld, Zeit verbunden. Ja, das war mir im Prinzip egal, wenn ich wusste, dass da auch was bei rauskam. Und er hatte mich ewig gefragt, hör mal, was willst du zum Geburtstag haben? Ja. Ich sag gar nichts. Ich sag, ich will bloß, dass du dann deinen Gesellenbrief mir hinlegst. Ja. Also warst du so schon sowas wie ein Vaterersatz für ihn? Ja, richtig. Und was das Schlimmste ist, heute tun seine Eltern, sprich Vater und Stiefmutter, so, als ob sie das Ganze gemacht haben und ich tauche da gar nicht mehr auf. Aber das Schwierigste ist seine Frau. Ja, die treibt dauernd einen Keil dazwischen, ja, dass wir uns nicht sehen, dass er mir nicht bei irgendwelchen Sachen helfen kann. Glaubst du, dass sie eifersüchtig ist auf dich? Weil du glaubst du, dass sie auf dich eifersüchtig ist? Ja, weiß ich nicht. Ich nehme das an, weil ich also an sich ein strenger Vater sein kann, so ungefähr. Ja, na gut, nun ist der Mann 37 Jahre alt und das kann natürlich eine Eifersucht sein. Aber einen Fehler nach dem anderen. Ach so, weil du einen Einfluss auf ihn hast und sie möchte einen Einfluss auf ihn haben wahrscheinlich. Ja. Sowas. Ja. Und er macht einen Fehler nach dem anderen, er rutscht immer tiefer. Und weißt du, wenn du das siehst, wie er vorher gewesen ist und wie er dann in die Tiefe rutscht, also ich komme an den Jungen nicht mehr dran. Aber dann kann man ja sagen, Michael, du hast getan, was du tun kannst in all diesen vielen Jahren. Der Mann ist jetzt 37. Wenn er das jetzt so duldet, dass diese Frau einen Keil zwischen euch schiebt, dann kannst du nichts mehr unternehmen. Dann ist es so, dann musst du das so akzeptieren, so traurig das auch ist. Nur mittlerweile stehe ich also mehr oder weniger ganz alleine da. Mhm. Ja, ich bekomme keinerlei Hilfe mehr von ihm oder sonst was. Ja, ich komme mir praktisch irgendwo ausgenutzt vor. Kann ich verstehen. Andererseits, wenn man hilft, darf man nicht das mit einer Erwartung verknüpfen. Ja, das ist richtig. Ja, man muss helfen um des Helfens willen und nicht hoffen, naja, dann hilft er mir vielleicht auch irgendwann und steht mir zur Seite. Das kannst du auch nicht mehr einfordern nachträglich. Nee, das ist richtig. Aber das ist einfach eine traurige Situation jetzt, die du wahrscheinlich gar nicht ändern kannst. Man kann nur hoffen, dass der Junge Junge, sage ich jetzt auch nochmal, der 37-jährige Mann. Nee, also von sich aus wach wird. Verhältnismäßig noch wie ein Junge. Na okay, dass er von sich aus wach wird und sagt, ich muss da was machen. Du kannst gar nichts machen. Ich finde toll, was du gemacht hast, das will ich dir mal sagen. Sich für so einen Menschen so einzusetzen, finde ich eine große soziale Leistung. Dumian, das mache ich ja nicht erst seit heute. Das mache ich schon eine ganze Zeit. Habe ich so verstanden. Ich hatte vorher einen, der war ebenfalls 10 Jahre bei mir. Mhm. Ja, da hatte ich 9 Jahre keinen Kontakt mehr zu. Mhm. Da ist der gesagte Junge jetzt über das Mädchen, über die Tochter, Pate, die gucken sich beide nicht mehr an. Mhm. Und der Junge hat jetzt wieder Kontakt mit mir angefangen. Mhm. Wir telefonieren regelmäßig alles. Also, dann kann ich nur hoffen, dass diese anderen Kontakte sich dann wieder ein bisschen beleben zu den anderen Menschen, denen du geholfen hast. Zu diesem Besagten, da kannst du nichts machen, das musst du so hinnehmen. Das ist richtig. Da aber musst du es hin. Mittlerweile, sag ich dir ehrlich, habe ich auch schon irgendwo die Lebenslust verloren. Ja? Aber warum? Du hast tolle Sachen gemacht, für die man Respekt haben muss. Für ja, denen man Respekt aber es wird irgendwo wird das nicht anerkannt. Wie oft habe ich schlaflose Nächte, da ich morgens um 7, 8 Uhr erst einschlafe. So, wie oft sage ich mir, mein Gott, hoffentlich machst du morgen, dass morgen am Tag Schluss ist und du hast einen Deckel auf der Nase. So schlimm ist es. Also, in dem Moment sag ich... Ich merke, dass du tief enttäuscht bist. Ja, es ist so. Das möchte ich gerne im Hintergrund vertiefen. Da möchte ich jetzt nicht so schnell drüber hinweggehen. Das ist ja schon ein ernstzunehmender Hinweis. Ja, aber es ist so. Michael, dann bitte ich dich erstmal aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir und haben mehr Zeit im Hintergrund dann das zu besprechen, okay? Alles klar, Domian. Sehr gerne, alles Liebe und alles Gute, Michael. Ja, dir auch und weiterhin guten Erfolg bei der Sendung. Dankeschön, tschüss. Hier geht es mal. Alles klar, tschüss. Danke, tschüss. So, und hier ist Barbara. Und Barbara ist 50. Guten Morgen, Barbara. Hallo, Domian, sei gegrüßt. Barbara, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. So. Ja, Domian, am Freitag bin ich nach 14 Jahren von meinem Mann geschieden worden. Am Freitag? Ja, letzte Woche Freitag. Ja. Nach wie vielen Jahren? Ich habe es nicht verstanden. Wären letztes Jahr im Dezember 14 Jahre gewesen. 14 Jahre. Mhm. Mhm. Und ich hatte damals die Scheidung eingereicht, weil mein Mann in den letzten Jahren gewisse Neigungen entwickelt hat, mit denen ich nicht mehr klargekommen bin. Welche Neigung? Und zwar ist mein Mann Damenwäscheträger. Mhm. Und, das heißt, erklär es mal genauer. Das heißt, er findet das toll, in Damensachen rumzulaufen. Also nur nicht nur Unterwäsche, sondern auch im Rock mit Stiefel oder so, mit Bluse und sich halt wie eine Frau zu kleiden. Vor wie vielen Jahren hast du das bemerkt, dass er das gerne macht? Bemerkt habe ich das ja vor 3,5 Jahren, kannst du sagen. Und wahrscheinlich hat er es bis dahin schon heimlich praktiziert, oder? Ja. Richtig. Wie hast du es entdeckt? Ich habe es entdeckt dadurch, dass ich also, wenn man Ordnung schafft, ein Haus aufräumt, hier und da mal so versteckte Unterwäsche findet. Und was dich ja wahrscheinlich wahnsinnig irritiert hat, wenn da Damenunterwäsche lag. Ja, klar, weil ich habe gedacht, hat er jetzt eine Freundin oder genau, würde man sofort zuerst denken, ja. Erster Gedanke. Ja. Nein, er sagte mir dann, nee, das habe ich dir mitgebracht, die habe ich am Kleidercontainer gefunden, kannst du ja waschen, kannst du ja anziehen. Und da habe ich gesagt, hallo, spinnst du jetzt? Ich getragene Klamotten anziehen von irgendeiner anderen. Sag, du kannst mir gern was kaufen, da freue ich mich. Und dann rückt er irgendwann mit der Wahrheit ganz raus? Ja, das war dann 2007, wir waren damals nach Norwegen ausgewandert. Aha. Und da befand sich dann unter den Umzugskartons ein Karton, der voll war mit Klamotten. Ach. Und da habe ich dann gesagt, du, also jetzt mal Butter bei der Fische, jetzt will ich wissen, was hier los ist. Mhm. Hat er mir dann damals unter Tränen gestanden, dass er das schon 2 Jahre macht. Also insgesamt waren es dann 5 Jahre. Ja. Und gut, ich war natürlich erstmal irritiert, geschockt. Mhm. Weil ich hatte wirklich einen tollen Partner, sexuell wie menschlich, wie alles. Also er ist immer verlassen konnte. Ja, er ist schon heterosexuell, aber er hat Spaß in den Damengeschichten. Ja. Ja. Mhm. So, und dann haben wir uns lange darüber unterhalten. Und da er mir als Mensch und als Partner sehr wichtig war, habe ich gesagt, okay, ich versuche damit klarzukommen und du kannst die Klamotten hier zu Hause anziehen. Das ist natürlich schon ein nobler Zug, das zu... Nein, finde ich eigentlich selbstverständlich, wenn man einen Menschen liebt und auch vorhat, mit dem Menschen alt zu werden. Ja, okay. So, gute Einstellung. Kinder, habt ihr Kinder? Nein. Nein. Dann lief er also in Pumps und mit Minirock dann in der Wohnung rum. Genau, richtig. Wie war denn das für dich, als du ihn zum ersten Mal dann so als Frau aufgebrezelt gesehen hast? Mann mehr. Bitte? Ich habe gedacht, ich habe keinen Mann mehr. Ja, das glaube ich. Es war befremdlich. Hat er sich geschminkt dazu? Nee, da noch nicht. Nee, das kam später. Das hat er dann später gemacht, das habe ich aber auch erst letztes Jahr entdeckt. Und aufgrund dessen dann auch gesagt, so jetzt ist Schluss. Mhm. Weil wir sind dann irgendwann wieder nach Deutschland zurück. Mhm. Aufgrund gewisser Vorkehrungen auch in Norwegen. Und er hat es dann trotzdem weiter heimlich gemacht. Und ich habe immer wieder Klamotten gefunden. Ja. Und irgendwann war es mir dann zu viel und ich bin abgehauen. Ne? Ich konnte einfach nicht mehr. Hat er das nur in der Wohnung gemacht oder ist er auch in Kneipen gegangen damit? Er hat es auch draußen gemacht, aber immer dann, wenn ich nicht da war. Ja. Und das war dann auch der Auslöser für letztes Jahr, dass ich gesagt habe, so jetzt ist Schluss. Mhm. Da hatte ich bei uns im Garten im Haus ein Regenfass gefunden und das war voller Klamotten, Domian. Mhm. Voller Klamotten. Das schwamm vor Kondomen, vor Dildos, Brautkleider, Perücken, Ketten, Halsbänder, Ohrringe, Slips, Ringe, alles. Ach so. Alles, was man sich vorstellen kann. Das heißt, was eine Frau trägt, um jemanden, sag ich jetzt mal, anzutreffen. Dildos auch? Ja. Das heißt, er hat die auch für sich benutzt, die Dildos? Richtig. So, ja, und unter anderem war dann da auch noch ein Video bei, von unserer alten Videokamera. Mhm. Und naja, neugierig wie Frau natürlich ist, muss die sich das natürlich angucken. Mhm. Und was sahst du? Die Noten war mir so schlecht, dass ich aufs Klo gegangen bin und einfach nur gekotzt habe. Was hast du gesehen? Wie mein Mann, den ich abgöttisch geliebt habe und heute noch liebe, anal mit einer Klobürste befriedigt. Oder mit einer Colaflasche. Mhm. Oder sich bei uns im Ehebett mit so einer aufblasbaren Puppe, die oben Frau und unten Mann ist, vergnügt. Mhm. Das war zu viel. Glaubst du denn, dass er doch auch eine bisexuelle Ader hat? Vermute ich jetzt mal. Ja, vermute ich auch, wie du es gerade... Vermute ich mal. Nur, dass es einfach vielleicht auch nicht getraut, sich selber einzustehen. Ne? Mhm. Weil da gehört ja auch eine ganze Menge zu. Absolut. Wie alt ist denn Mann? 48. 48. Mhm. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht, dieser Videofilm. Ich hatte von der Sekunde an, hatte ich so einen Ekel vor ihm. Mhm. Ich hätte den nicht mehr anpacken können. Ich hätte keinen Sex mehr mit ihm haben können. Nichts mehr. Aber das hattet ihr noch Ekel. Vorher, die Jahre vorher, als er schon in der Wohnung mit Damenwäsche rumlaufen durfte, da hattet ihr noch Sex. Da hatten wir noch Sex. Na gut, auch nicht mehr so, sag ich mal so, wie es früher mal war. Auch wenn er vorher Damenwäsche angehabt hatte? Ja. Ja, war das nicht auch komisch für dich? Nein, das hat mich nicht gestört. Mhm. Weil mir ging es ja um den Menschen. Jetzt habt ihr euch am Freitag endgültig getrennt. Ja. Die Scheidung ist durch. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zu ihm? Zwiegespalten. Du hast immer noch Gefühle, wie du gerade sagtest. Ja. Mhm. Und das ist für mich das Schlimmste daran, ne? Mhm. Was ich nicht bewältigt bekomme, ne? Und genauso, er hat also so eine Phase gehabt, wir hatten eigentlich gesagt, wir trennen uns in Frieden, in Freundschaft, was natürlich jedes Paar sagt, wenn sie sich trennen. Natürlich. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, stopp, es funktioniert von seiner Seite aus nicht mehr, ne? Er fing dann an, mich wirklich wie so einen One-Night-Stand zu behandeln. Und das war für mich, als wenn er mir wieder ein Messer mitten ins Herz gerammt hätte. Mhm. Ne? Und da habe ich dann auch versucht, mich umzubringen. Ne? Das war einfach zu viel damals. Ne? Also das wuchs dann in eine richtig große Krise für dich aus. Große seelische Krise. Mhm. Ja, und wie ich denn jetzt am Freitag vorm Gerichtssaal hab sitzen sehen, da mit seiner Anwältin, das war im Prinzip so wie damals, wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich habe ihn angeguckt und die Liebe war da. Ich kann es nicht ändern. Das ist natürlich auch ein furchtbarer Moment, wenn man da in dem Gerichtssaal sitzt und weiß, jetzt ist alles vorbei. ist diese gemeinsame Zeit ist beendet und auf so traurige Weise beendet. Ist er dir böse, dass du die Trennung wolltest? Nee, also er hat sogar heute, hat er nach langer Zeit mal wieder eine Mail geschrieben. Mhm. Angeblich hätte er nach der Scheidung auf mich gewartet, weil er noch einen Kaffee mit mir trinken gehen wollte. Mhm. Also entweder ist es Gleichgültigkeit, mein oder er versteht gar nicht, was ich dadurch erlebt habe. Ich vermute fast, dass er es nicht wirklich versteht. Mhm. Ich kann es nicht richtig einschätzen, aber könnte es mir gut vorstellen, dass es so ist. Und dass für ihn irgendwie das auch eine Befreiung ist, jetzt aus der Ehe raus zu sein. Barbara, ich gucke gerade auf die Uhr, meine Sendung ist gleich rum. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, okay, mache ich. Alles Gute. Und vielen Dank, dass du... Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.